Ich lasse ihn lieber hier stehen. Alles klar. Dann noch einen angenehmen Tag. Als ich den Wagen über die Schwelle in die Garage buxierte, fiel mir ein, dass ich auch das mit den Kindersachen gegenüber Zane nicht erwähnt hatte. Die Garage war nicht klimatisiert und mir brach der Schweiß aus, sobald ich drinnen war. Außer einem Abstecher zur nächsten Waschanlage wegen der Salzschicht auf Lack- und Windschutzscheibe fehlte Ellies Chevy nichts. Doch abermals konnte ich mich kaum vom Anblick der beiden Kindersitze auf der Rückbank losreißen und erst recht nicht von den Kartons, die an der Stirnseite der Garage aufgestapelt und dick mit dem Wort Kinder beschriftet waren. Meine Mutter hatte für solche Fälle immer einen Spruch parat: Schnüffeln ist schlimmer als Lästern, was von meinem Vater immer gekontert wurde mit: Neugier ist der Katze tot, Verstand hat sie zurückgeholt. Ich öffnete einen der Kartons und fand eine ganze Anzahl Tierpuzzles mit je 18 oder 24 unzerstörbaren Teilen, speziell für kleine Kinder. In einem anderen waren Bilderbücher, bekannte Sachen von Dr. Seuss, Richard Scarry, die Geschichten aus dem Bärenland. Weitere Kartons enthielten Anziehsachen, alles in doppelter Ausführung und mit diversen launigen Sprüchen, wie bei den T-Shirts, die ich schon kannte. Aus diesem Vorrat also kam die Ausstattung für den Kinderwagen. Ich fragte mich allerdings, ob irgendein Witzbold überhaupt von Ellies Gewohnheiten hätte wissen können. Sie kleidete ihren Kinderwagen ja so individuell ein wie kleine Mädchen ihre Puppen. Officer Zane hätte diesen Einwand wahrscheinlich beiseite gewischt. Sowas spräche sich halt rum. Trauer schwindet womöglich, stirbt aber nie richtig. Oder erst mit dem Trauernden selbst. Das wurde mir wieder einmal bewusst, als ich auch den letzten Karton aufmachte. Er enthielt die Spielsachen der Jungs, Matchbox-Autos, Playsticks-Bausätze, Star-Wars-Figuren, ein paar Brettspiele sowie ein Dutzend Plastik-Dinos. Auch unser Sohn hatte Matchbox-Autos und Dinos gehabt, sie geradezu geliebt. Mit brennenden Augen und zitternden Händen stellte ich den Karton an seinen Platz zurück. Ich wollte nur noch raus aus dieser heißen, totenstillen Garage, vielleicht sogar weg von Rattlesnake Key. Eigentlich wollte ich hier die Trauerzeit um meine Frau und die vielen nutzlos ohne sie verbrachten Jahre abschließen und nicht den bewältigten Schmerz um meinen Sohn wiederbeleben. Und ganz sicher wollte ich auch nicht von irgendwelchen paranormalen Geschichten wie aus dem Skandalblatt Inside View heimgesucht werden. Ich würde mir das ganze Theater noch 2-3 Tage ansehen und dann entscheiden. Falls es nicht besser wurde, würde ich Greg meinen Dank abstatten und Mr. Ito bitten, einstweilen über das Haus zu wachen. In Massachusetts war es im August zwar auch heiß, aber eben nicht so stark, dass es einen in den Wahn trieb. Beim Hinausgehen fiel mein Blick auf die Ablage links neben der Tür, wo Werkzeug lag, ein Hammer, ein Schraubenzieher, etliche Maulschlüssel, außerdem eine altmodische Ölkanne, eines von den Dingern mit Pumphebel und mit einer langen Tülle, die mich irgendwie an Ellie Bells Schlangenstock erinnerte. Den Kinderwagen wollte ich auf keinen Fall auf Gregs Grundstück zurückfahren, aber falls noch Öl in der Kanne war, könnte ich wenigstens endlich mal das quietschende Rad schmieren. Als ich die Ölkanne von der Ablage nahm, entdeckte ich dort noch etwas anderes, eine Mappe mit der Aufschrift »Jake und Joe« und darunter in noch größeren Lettern »Unbedingt aufbewahren«.